Bitteschön. Guten Morgen. Schönen Morgen. Ich heiße Mohamed Hamidi. Ich bin auf dieser Station als Assistent tätig und würde gerne mit Ihnen das Anamnesegespräch durchführen. Sind Sie einverstanden? Gerne. Zuerst stelle ich ein paar allgemeine Fragen und dann kommen wir zu Ihren aktuellen Beschwerden. Ist das in Ordnung? Verstanden. Okay. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Thomas Baum. Baum, Baum, wie der Baum. A-U-M, ja? Genau, Baum. Gut. Und wie alt sind Sie? Ich bin 40 Jahre alt. Und wann Sie sind genau geboren? 5. April 1982. 5. April 1900, ja, okay. 82. Und wie groß sind Sie? 1,75 und ich wiege Und wie 80 Kilogramm. 80 Kilogramm. Okay. So, Herr Baum, was führt Sie zu uns? Ja, ich habe Sie aufgesucht, weil ich seit gestern starke Brustschmerzen habe in der rechten Seite. Wo genau sind die Schmerzen in der rechten Seite? Auf meiner rechten Seite hier. Und die machen mir Angst. Und ich habe Angst, dass ich etwas Gefährliches haben könnte. Seit gestern, ja? Sie haben gesagt. Seit gestern Abend, gestern Mittag. Und sind die Schmerzen plötzlich aufgetreten? Ja, ganz plötzlich so. Und die gehen irgendwie nicht weg. Die kommen und gehen, aber die gehen irgendwie nicht weg. Deswegen bin ich jetzt hier in der Ambulanz, weil ich mir Sorgen mache. Sie haben gesagt, nicht dauerhaft, ja? Nee, die kommen und gehen, kommen und Kommen gehen. und gehen. Und strahlen die Schmerzen irgendwohin? Ja, so ein bisschen in den Rücken, ne? So nach hinten rum so. So. Okay. Und wie sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichten und 10 sehr starken Schmerzen entspricht? Also wenn die Schmerzen da sind, so würde ich schon sagen 7, 6, 7 ungefähr. Und bei Ruhe? Oder bei. In Ruhe habe ich die Schmerzen weniger. Also es ist dann 5 vielleicht oder 4. Okay. Und sind die Schmerzen, die Schmerzen verstärkt sich die Schmerzen bei Bewegung, bei Belastung, bei Atmen? Also wenn ich einatme, tut das weh. Bei Atmen tut es weh. Wenn ich einatme, tut das weh, ja. Bei tiefen Einatmen, ja? Genau, dann habe ich stechende Schmerzen. Und die Schmerzen sind stechend nur oder auch andere Beschreibung? Nicht stechend. Stechend, Stich. würde ich sagen, pieksend, pieksen so ein bisschen. Fixen? Pieksen, stechend. Fixen. Mhm. Herr Baum, Sie haben gesagt, die Schmerzen nicht dauerhaft, aber bei Einatmung sind sie sich verstärken, ja? Ja, genau so ist es. Und haben Haben Sie bemerkt, ob Auslöser gibt für diese Schmerzen? Nein. Nein. Haben Sie Unfall gestern Ein oder Unfall? Unfall, ja? Unfall? Ja? Nein. Nein. Keinen Unfall. Haben Sie ähnliche Beschwerden irgendwann gehabt? Nein, das erste Mal, deswegen bin ich Erste hier. Mal. Kann das ein Herzinfarkt sein? Naja, diese Beschwerden geht nicht mit Herzinfarkt, aber auf jeden Fall, wir brauchen noch andere Fragen zu stellen und andere Untersuchungen durchzuführen. Und dann wir können darüber reden. Okay. Welche Diagnose, genau die Diagnose haben Sie? Okay. Ja, okay. Ja, haben Sie Fieber? Nein. Und Schüttelfrost auch nein, ja? Nein, ich fühle mich an sich ganz gut. Ich habe nur diese Schmerzen, die mir Angst machen. Okay. Und haben Sie Nachtschweiß oder Nein. Schweiß mehr als früher? Nein. Ist Ihnen übel? Nein. Und erbrechen kann, ja? Nein. Haben Sie bemerkt, ob Ihre Gewicht in der letzter Zeit verändert? Ich habe mich nicht gewogen, aber ich habe nicht gemerkt, dass ich abgenommen habe. Okay. Haben Sie Probleme mit Stuhlgang und Wasserlassen? Bei Nein, Stuhlgang und nein. Haben Sie Husten? Nein. Und Herzrasen? Ja, wenn ich Schmerzen habe, habe ich Herzrasen. Also da habe ich Angst. Wegen Angst, okay. Ich glaube, ich weiß es nicht. Okay. Haben Sie auch Schmerzen in dem Hals? Nein. Hals. Nein. Okay, Herr Baum, ich stelle über die Vorgeschichte. Haben Sie vor Erkrankungen oder leiden Sie an chronischen Erkrankungen, zum Beispiel Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, Schilddrüse, Störungen? Nein, ich habe keine solche Erkrankungen. Und wurden Sie schon einmal operiert? Nee, in der Kindheit habe ich die Mandeln wegbekommen. Okay, gut. Und Kindheit, ja? Ja, da war ich 10 oder 11 oder sowas. Okay. Haben Sie Allergien oder Unverträglichkeit gegen Lebensmittel oder irgend Ich habe eine Katzenallergie. Katze? Katzenhaareallergie. Katzenhaar. Machen Sie denn ein EKG gleich? Ja. Machen Sie ein EKG gleich wegen dem Herzen? Naja, ich denke, Sie brauchen keine EKG zurzeit. Okay, vielleicht wir machen schreiben EKG. Ja, aber das ist sehr selten bei einigen Menschen, haben Herz in der rechten Seite. Und Ja, okay. ja, Okay. das ist sehr selten. So, es ist, ja, wir können EKG Also das wäre mir schon wichtig, dass wir ein EKG machen, weil ich habe Angst, dass das ein Herzinfarkt ist. Ja, okay, ich schreibe EKG. Okay, Herr Baum, EKG gibt eine normale EKG. So machen Sie keine Sorge über Herz, der Herzfunktion in Ordnung. Herr Muhammed, Sie wissen nicht EKG welche schreiben. Arztgeschäfte Oberarzt sagen bitte. Nicht diagnostiziert jetzt momentan. Okay. Ja. Ich schreibe ein EKG in dieser Zeit können wir unsere Geschichte fortsetzen. Nicht diagnostiziert. Okay. Okay, Herr Baum, sind Sie gegen Kinderkrankheit und Corona geimpft? Ja, auf jeden Fall. Ich bin vollständig geimpft. Wie viel Mal gegen Corona geimpft? Viermal. Viermal, gut, sehr gut. Haben Sie in der letzten Zeit im Ausland? Ich war nicht im Ausland, nein, ich habe gearbeitet hier. Ja. Herr Baum, rauchen Sie? Nein. Das ist nicht gut rauchen, deswegen rauche ich nicht. Ja, sehr gut. Sie wissen das. Und trinken Sie Alkohol? Manchmal, wenn Freunde da sind. Wie meinen Sie manchmal? Am Tag, am Ja, also, Wochenende? ja, manchmal am Wochenende oder wenn eine Feier ist, Geburtstagsfeier oder an Feiertagen. Okay, Herr Baum, nehmen Sie bitte diese Frage nicht persönlich. Das ist eine einfache Routinefrage. Nehmen Sie Drogen? Ich nehme keine Drogen ein, nein. Ich habe noch nie Drogen angenommen. Ja, gut. Okay, leiden Ihre Eltern an chronischen Erkrankungen? Schon, wie ich schon gesagt habe, Also meine Mutter hat eine Schilddrüsenerkrankung und mein Vater habe ich Schilddrüse. Noch, Entschuldigung, ich habe ja nicht gut gehört. Schilddrüsenerkrankung, genau. Ja, und welche Erkrankung wissen Sie? Körperfunktion Nein, oder weiß ich nicht, weiß ich nicht. Schilddrüse. Und nimmt sie Medikamente Ich dagegen? glaube schon, ich glaube schon, ja. Ja, okay. Und Vater? Habe ich keinen Kontakt. Kein Kontakt. Was sind Sie vom Beruf, Herr Baum? Ich bin Lehrer. Lehrer. Und Sie haben sehr Stress, ja? Ja, Ich habe also es geht. verstanden. Ich war jetzt auch ein bisschen krank geschrieben letzten Tage, aber alles gut. Ich gehe arbeiten jetzt aktuell. Ja, ich verstehe. Und sind Sie verheiratet? Ich bin ledig. Ledig. Haben Sie Kinder? Nein. Haben Sie Geschwister? Ich bin Einzelkind. Okay, Herr Baum, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder etwas an mich zu fragen? Ja, also ich habe Angst, dass das ein Herzinfarkt ist. Ich möchte gerne, dass Sie das ausschließen einmal. Ja, also ich möchte nicht, dass ich jetzt einen Herzinfarkt bekomme. Ich Ja, habe Angst. ich verstehe Ihre Sorgen. Wir haben schon EKG gemacht und es gibt normale Herzfunktion und dauern mit die anderen Untersuchungen und Korbische Untersuchungen. Und das ist früher genaue Diagnose zu sagen. So, aber am ersten Schritt, ich kann sagen, machen Sie keine Sorgen über die Herzfunktion. Das ist sehr Ihre Beschwerden sprechen nicht für Herzprobleme. Muss ich im Krankenhaus bleiben? Das wir nach Blutabnahme und andere Untersuchungen Ergebnisse, dann können wir entscheiden, ob Sie brauchen stationäre Aufnahme oder nicht. Was Okay? machen Sie denn für Untersuchungen? Ja, jetzt ich führe körperliche Untersuchung durch, abtasten ihre Körper und abhören. Ja, und Wie bitte? und ich suche, ich untersuche Ihre Körper Okay. bei Tasten, Abhören, ja, und ich auch untersuche Ihren Mund, Mandeln. Sie haben gesagt, Sie haben Mandelentfernung und das kann mit chronischer Entzündung in Ihrem Mund. Und dann ich Mund, Mund? mache, Ich ja. habe keine Mandeln. Ja, ich weiß, ich sagte das. Sie haben gesagt, Sie haben Mandelentfernung. Und das beim, Aber, ja. bei anderen, bei einigen Leuten führt zu chronischer Entzündung in dem Hals. Schleimhaut, ja, Hals, in der Hals, ja, genau. Aber ich habe Brustschmerzen. Ja, Hier, ja, ja, da. ja, ja. Wir machen allgemeine körperliche Untersuchung, okay? Allgemein, okay, allgemein, okay. Ja, und ich lasse Röntgen Brust Ah, 2L. das ist gut. Das ist gut, ja, super. Ja, und wir Wetterparameter auch untersuchen. Auch wir als Routineuntersuchung Bauchultraschall. Ja. Ja, zum leberpathologische Veränderungen auszuschließen. Leber, okay. Leber, ja, und kleines Wasser in dem Brust auch. Das wir können mit Ja. Ultraschall Ja. ausschließen. Ja. Ja, und je nach den Ergebnissen, wir können weitere Untersuchungen brauchen, aber darüber wir können später reden. Okay? Okay, gut, dann warte ich hier, ja? Ja, bitte, Sie warten sehr kurze Zeit, ich komme gleich. Okay, alles klar. Dankeschön. Bitte schön. Mahmut Hocam, gibt es Haben Kollegen andere Fragen? Herr Baum, haben Sie Atemnot? Ich habe keine Atemnot, nein. Aber wenn ich einatme, dann tut das weh und dann muss ich kurz anhalten mit meinem Atem, weil ich nicht tief einatmen kann. Können Sie einige Treppe steigen? Wie bitte? Können Sie einige Treppe steigen? Treppensteigen ist kein Problem. Ist kein Problem. Okay, danke. Haben Sie Sodbrennen, Aufstoßen oder Säuresaufstoßen? Manchmal, wenn ich was Falsches gegessen habe, dann ja, aber aktuell nicht. Können Sie wie viel Kissen benutzen Sie zum Schlafen No. heute, gestern? No. Nochmal? Wie viel Kisten benutzen Sie zum Schlafen? Normales Kissen, ganz normales Kissen. Sind Sie deswegen, haben Sie deswegen irgendwelche Medikamente eingenommen? Wegen Beispiel Sodbrennen. wegen Ihrer Schmerzen haben Ja, Sie ich habe gestern habe ich Ibuprofen genommen. Ibuprofen habe ich zu Hause gehabt, habe ich angenommen, das ja. hat geholfen. Ein bisschen, ja, ein bisschen. Ein bisschen. Wie viel Milligramm und wie oft? 400. Ich habe einmal genommen. Einmal. Ich wusste nicht, ob ich das jetzt nehmen darf oder nicht. Wenn Sie Brustschmerzen haben, geschieht noch etwas zur selben Zeit? Nee, ich habe dann Angst. Ja, ich habe Angst und habe das Gefühl, ich muss mich so bewegen. So. Dankeschön. Haben Sie auf der Haut etwas Veränderungen bemerkt? Ja, ich habe extra geguckt, aber ich habe keine Veränderungen gesehen. Gute Sind Sie Frage. irgendwelche in letzter Zeit im Krankenhaus gewesen? Nein, Voruntersuchungen? nein, nein. Können wir anfangen, Muhammed Hocam? Ja, okay. Bitte schön. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich würde Ihnen gerne einen neuen Patienten vorstellen. Haben Sie kurze Zeit für mich? Ja, gerne, bitteschön. Sein Name ist Thomas Baum. Er ist 40 Jahre alt und genau geboren am 5. April 1982. Er ist 1,70 Meter groß und wiegt 80 Kilogramm. Der Patient hat heute bei uns wegen Thoralgie seit gestern. Wegen was? Wegen Thoralgie. Thoralgie. Ja, rechte Thoraxschmerzen. Thoraxschmerzen. Rechts vorgestellt. Ja. Der Patient berichtete, dass die Schmerzen plötzlich aufgetreten sind. Ja, sie sei nur in dem rechten Bericht lokalisiert. Die Schmerzintensität entspreche 6, 7 von 10 auf der Schmerzskala bei, Ja. ja, bei Ja. Bewegung. Ja, und 4, 5 in Ruhe. Treten die Schmerzen nur bei Bewegung auf oder auch in Ruhe? Bei Bewegung stärker. Stärker, aber auch in Ruhe. Ja, auch in Ruhe, 4, 5. Okay. 4, 5. Außerdem klagte der Patient, dass die Schmerzen bei tiefer Inspiration verstärkt wurden. Ja. Ja, die Frage nach Auslöser wurde verneint. Ja. Ja, er berichtete, dass die Schmerzen sind stechend, dass die Ja. Schmerzen stechend seien. Okay. Er habe keinen Unfall gehabt. Die Ja. Schmerzen, er habe gesagt, dass die, das Er ist hat die, gesagt, er hat gesagt. hat gesagt, dass die Schmerzen, als erste Mal gehabt Also habe, die sind zum ersten Mal aufgetreten. erste Mal aufgetreten. Er habe keine Husten, die vegetative Anamnese war unauffällig. Ja. Die Frage nach begleitete Beschwerden wurden verneint. Vorerkrankungen sind nicht bekannt. Haben Sie gefragt, ob er Vorerkrankungen hat? Ja, bei dem Patienten wurde Tonsillektomie durchgeführt. Nimmt er aktuell Medikamente ein? In Kindheit. Er nimmt Ibuprofen 400 Milligramm nur einmal. Hat er psychische Erkrankungen? Er spricht immer vor Stress. Er hat Stress und Angst. Aber haben Sie ihn gefragt, ob er Medikamente einnimmt? Haben Sie gefragt? Ja, er sagte nur Ibuprofen einmal genannt. Andere Medikamente, Danke. Andere Medikamente nicht andere Medikamente gefragt. Haben wir nicht gefragt. Verneint. Ja. Andere Medikamente Müssen Sie verneint. müssen fragen, ob er psychische Ja. Medikamente einnimmt vielleicht oder ob er Ja. psychische Erkrankungen hat. Müssen Sie fragen, ne? Ja. Okay. Ja. Herr Baum raucht nicht. Er trinkt manchmal Alkohol am Wochenende und Feiertagen. Drogen wurde verneint. Die Familienanamnese ergab eine Thyroiden-Erkrankung, aber er weiß nicht, welche genau ist. Mit dem Vater hat der Patient keinen Kontakt. Er hat keine Geschwister. Er ist Lehrer von Beruf und Wie bitte? Er ist. Was ist der von Beruf? Lehrer. Lehrer. Ja, er ist Lehrer von Beruf. Er ist ledig und keine Kinder. Er sagt, dass er hat viel Stress bei Arbeit. Ja, und er hat bezügliche Beschwerden. Er habe Sodbrennen manchmal. Ja, der Ja, der Allgemeinzustand ist voll orientiert. Die Status auch vollständig und er ist viermal gegen Covid-19 geimpft. Macht der Sport? Das habe ich nicht gefragt. Okay. Und Okay. die Reiseanamnese wurde verneint. Ja. Was machen Sie mit dem Patienten jetzt? Als erstes. Als Ja. erstes, was machen Sie? Was machen wir oder welche Ja, Verdacht? was machen Sie mit dem Patienten als erstes? Ich beruhige den Patienten, weil es Okay. ist sehr Stress und Angst. Ja, und Kolbische Untersuchung. Okay. Ja. Was noch? Blutabnahme und Röntgen-Thorax, zwei Ebenen. Ja, und gegebenenfalls Thorax Wirbelsäure MRT oder Röntgen zuerst als erste Nein, Stufe. Sie müssen zuerst die Vitalparameter messen, ne? Ja, Vitalparameter. Blut, Blutdruck, Puls, das müssen Sie messen. Ja. Und danach machen Sie gleichzeitig ein EKG, ne? Ja. EKG, wir Siehst haben du? schon gemacht bei der Anamnese. Okay. Und wie war der Ja. Blutdruck? Haben Sie Blutdruck gemessen? Noch nicht. Nicht, ja, noch nicht, ja. Blutdruck Und vielleicht, müssen. ja, und vielleicht wir untersuchen vor die Wirbelsäule-Syndrom Symptome, zum Ja, Beispiel, gucken ja. Sie. Sie müssen zuerst von dem Schlimmsten ausgehen. Ja, Sie müssen Herz. einen Herzinfarkt ausschließen. Immer. Zuerst nicht dem Patienten sagen, ja, Sie haben nichts am Herzen. Sie wissen das noch nicht. Ja. Sie wissen das noch nicht. Sie haben noch kein Blut abgenommen. Sie haben kein EKG geschrieben. Sie haben nicht die Vitalparameter gemessen. Sie können sagen, wir müssen zuerst das Herz ausschließen. Wenn Sie das Herz ausgeschlossen haben, wenn Sie Blutdruck gemessen haben, EKG geschrieben haben, Blutabnahme gemacht haben, können Sie sagen, Sie haben erstmal keine Befürchtung, dass ein Herzinfarkt sein könnte. Das müssen Sie zuerst machen. Und anschließend können Sie alle anderen Untersuchungen machen, weil das Herz ist das Wichtigste. Ja. Richtig? Ja. Das müssen Sie zuerst machen. Und alles andere kommt später. Vitalparameter, EKG. Das ist das Wichtigste. Ja. Weil es könnte auch eine atypische Angina pectoris sein. Ne? Das dürfen Sie nicht vergessen. Auch wenn Sie glauben, das ist kein Herzinfarkt. Ich glaube, dass auch kein Herzinfarkt ist. Aber wir müssen das beweisen oder wir müssen das objektivieren. Mittels Vitalparametern und mittels EKG. Ja, ich verstehe. Und anschließend können wir Röntgenthorax machen, ja. Und anschließend können wir Ultraschall vom Herzen machen, Abdomensono machen, ne? Das ist das Wichtigste. Was könnte der Patient denn haben, Ihrer Meinung nach? Was glauben Sie, was der Patient hat? Nach dem Herzerkrankung ausschließen. Ja, Sie haben ausgeschlossen, dass es ein Herzinfarkt ist. Also im EKG ist normal. Ja. Und Sie haben einen Troponin-Schnelltest gemacht vom Herzen. Troponin ist auch Ja. negativ. Was Und könnte der Patient noch haben? Herzenzoomen. Blut, okay. Wir haben aber noch nicht das Ergebnis. Das dauert noch 45 Minuten, bis wir das haben. Ja, Aber und Troponin-Schnelltest, Herzenzyme-Schnelltest, Schnelltest ist negativ erstmal. Haben Sie verstanden, was ich gesagt habe? ja, Troponin-Test ist negativ. Schnelltest ist negativ. Test ist negativ, Schnelltest. ja. Aber das ist nicht 100%. Richtig, ganz genau. Ja. Deswegen haben Sie Blut abgenommen. Aber das dauert noch, bis es da ist. Es dauert 45 Minuten. Vielleicht Oxygen Vitalparameter und Haben Sie Sauerstoff. gemacht? Ist Ja, okay. wir geben auf jeden Fall Sauerstoff, Oxygen geben. Nee, müssen Sie nicht. Wenn er normal atmen kann, müssen Sie das nicht machen. Was glauben Sie, was Sie haben oder welche Differentialdiagnosen kommen Ihnen durch den Kopf? Pleuritis. Gut. Kann sein. Perikarditis auch. Sehr gut. Lungenembolie. Pneumothorax ist sehr gut, Pneumothorax Lungenembolie auch. könnte sein, auch ja, aber macht normalerweise Ja. keine Brustschmerzen, nur im ganz Ja. späten Fall, okay. Ja, und er Sehr hat gut. keine Unfall. Ja, auch Pneumothorax, aber vielleicht spontan Pneumothorax. Richtig, ganz genau. Wir hören ihn ab, ne? Wir Ja, auskultieren wir ihn, hören. wir Ja, machen Röntgenthorax, ganz genau. ja und Aber er hat keine Bisymptome, positive Bisymptome. So, wir können Abszess unter der Phragmatik Abszess ausschließen. richtig. Sie untersuchen auch die Haut, ob er eventuell eine Zoster hat, Herpes Zoster. Ne? Zosterneuralgie gibt es auch. Ja, Herbes Zester, ja. Richtig. Zoster, Herpes Zoster, genau. Sehr Ja. gut. Aber was ist hier, haben Sie alles sehr gut gemacht. Was ist hier die Verdachtsdiagnose. Für mich Verdachtsdiagnose Thoracal-Wirbelsäule-Syndrom. Okay. Kann Und sein, genau. ja, und wir haben gesagt, Herzinfarkt, atypische Herzinfarkt. Kann sein, wissen wir nicht, Kann ne? sein, ja. Wissen wir nicht. Ja. Und Pleuritis. Interkostalneuralgie. Interkostalneuralgie. Das passt so ein bisschen besser, auch mit Ausstrahlung nach rechts, ne? Immer so zwischen den Rippen. Das kann man auch nachfragen, ob das punktuell ist, ob das an einem Punkt schmerzt oder ob das die ganze Seite ist, zum Beispiel. Ne, bei Interkostalneuralgie, wie der Patient das auch beschrieben hat, das zieht meistens so ein bisschen rum, auch, ne, an die Seite, im Rahmen dieser Zwischenrippenräume, ne? Ja, Schmerzen bei Inspiration und Ausstrahlung Und nach auch bei Druck meistens, ne? bei Druck. Genau. Okay, was ist denn die Therapie von einer Interkostalneuralgie? Analgetika, Ja. Spasmolytika. Ja, richtig. Und vielleicht Beobachtung über die Bewegung. Ja. Ja, und vielleicht, ich weiß nicht, ich bin nicht sicher, Inspiration, Training, ja, zum Beispiel Schwimmen, Physiotherapie. Physiotherapie, zum Physiotherapie. Beispiel Schwimmen oder. Genau. Ganz genau. Physiotherapie. Also wichtig ist, dass wir bei den Patienten, ich fasse nochmal zusammen, dass wir bei Thoraxschmerzen, egal vorne, hinten, Bauch, oben, unten, immer Herzinfarkt ausschließen. Ja. Auch wenn Sie glauben, dass er keinen Herzinfarkt hat. Sie müssen dem Patienten sagen, wir schließen einen Herzinfarkt aus. So beruhigen Sie den Patienten, ja, und alles andere können Sie dann im Verlauf machen. Ne? Ja. Müssen Sie diesen Patienten stationär aufnehmen? Meiner Meinung nach nicht ist nicht aus stationär Patient Genau, kann man zu nach Hause Hause, lassen, ja, nach kann man Hause lassen, sagen, kann sich ja. morgen beim Hausarzt vorstellen. Ne? Ja, mit regelmäßig medizinische Kontrolle. Genau, ne? Zum Beispiel, ne? Und vielleicht, wie gesagt, Physiotherapie, NSAR, ne? Ibuprofen, Diclofenac, vielleicht auch Novamensulfon, ein bisschen Analgetika geben, wie Sie gesagt haben, und dann geht das irgendwann weg. Manchmal geht es nach ein paar Tagen weg, manchmal dauert es aber auch einige Wochen. Ne? Man weiß nie, wie lange das dauert. Und ich weiß nicht, vielleicht bei dieser Patient ist sehr unruhig und Nervosität vielleicht ein Tag stationär, nicht für diese Beschwerden, sondern für allgemeine Nee, müssen Sie nicht. Müssen Sie Ursachen. nicht. Okay. Der Patient hat eine Depression auch. Ja. Haben Sie nicht gefragt? Er nimmt auch Citalopram ein, morgens einmal. Also er ist ein bisschen ängstlich auch, ja. Hätten Sie nachgefragt, ob er eine psychische Erkrankung hat, dann hätte er gesagt, er hat eine Depression und er nimmt auch Citalopram ein. Vielleicht, Okay. ja, vielleicht zuerst, er hat nicht gesagt, weil vielleicht er fühlt ein bisschen nicht gut zu sagen, Depression. Ganz genau, ganz genau. Müssen Sie nachfragen, ne? Ja. Immer nachfragen. Organische Erkrankungen und nicht organische Erkrankungen, psychische Yes. Erkrankungen. Gut. Ja? Ganz wichtig, nicht vergessen. Ja? Ja. Ja, okay. Haben Sie Fragen? Hat jemand anderes Fragen? Egal welche Fragen, können Sie jetzt stellen. Meine Frage, ich habe bitte eine Ja. Frage. Ihrer Meinung nach für dieses Fall, welche am ersten Schritt als Diagnose, Verdachtdiagnose? Verdacht, die Diagnose ist hier Thoraxschmerz. Thoraxschmerzen. Ja, ich hätte wirklich an Interkostalneuralgie gedacht, ne? Aber es kann alles sein. Es kann auch Perikarditis sein, Pleuritis sein, es kann Perikardtamponade sein, ne? Es kann alles sein, Herzinfarkt sein, alles sein. Deswegen müssen wir bei Thoraxschmerz immer ausschließen. Man muss auch vielleicht einen Ultraschall vom Herzen machen, ne? Gucken, ob alles in Ordnung ist. Und wenn alles ausgeschlossen ist, kann man sagen, okay, es ist ein BWS-Syndrom, es ist eine Interkostalneuralgie oder es ist eine Pleuritis, vielleicht durch Röntgenthorax kann man das auch vielleicht sehen, ja. Und dann kann man den Patienten beruhigt nach Hause lassen wieder, ne? Dann kann er gut schlafen und Sie können gut schlafen. Gut. Ja. Ja, gut. Aber haben wir keine Zeit. Wir müssen zum Beispiel Vergangenheit wichtige Fragen stellen müssen, aber keine Zeit. Was machen wir? Ja, wir müssen, wenn sowieso in einer Zentralambulanz, wenn jemand mit Thoraxschmerzen kommt, bekommt er sofort ein EKG. Sofort. Sofort ein EKG. Es wird sofort Vitalparameter gemessen von den Krankenschwestern. Ne? Und die Krankenschwester rufen Sie und sagen, ja, Herr Gündüz, wir haben einen Patienten mit Thoraxschmerzen. Können Sie schnell kommen? Und dann kommen Sie, untersuchen Sie schnell und gucken Sie das EKG an, vielleicht Troponin-Schnelltest, ne? Und dann fragen Sie die Fragen, die Anamnese, während Sie untersuchen den Patienten. Ja? Hocam, entschuldigen Sie, jetzt Mahmut Hocam, bana bir şey erinnert. Wenn ein Patient kommt mit vielen Schmerzen und ist nervös und er hat keine Geduldnis zu warten und möchte Schmerzmittel. Aber wir brauchen diese Schmerzen für richtige Diagnose, zum Beispiel bei Appendizitis Ja. oder bei Cholezystitis. Was wir können machen in diesem Ja, Fall? Sie müssen, wenn Sie den Kollegen, den chirurgischen Kollegen zum Beispiel, da müssen Sie ihn dazu rufen, wenn Sie jetzt, wie soll ich sagen, wenn der Patient sehr starke Schmerzen hat, dann müssen Sie ihm Schmerzmedikamente geben. Ja? Wenn er sagt, ich kann das nicht aushalten, müssen Sie ihm Schmerzmedikamente geben. Sie dürfen ihn nicht warten lassen. Und Sie können einen Arzt dazu rufen, einen Kollegen, ärztlichen Kollegen, und sagen, guck mal, er hat Schmerzen. Ich möchte, dass du das auch siehst. Ja? Und dann müssen Sie das dokumentieren. Anders geht das nicht. Weil Sie können einen Menschen nicht mit Schmerzen dalassen. Sie müssen Schmerzen therapieren. Und wir können das machen in der Prüfung bei Anamnese. Sie können den Patienten fragen, können Sie die Schmerzen aushalten oder soll ich Ihnen sofort etwas gegen Schmerzen geben? Brauchen Sie jetzt Schmerzmedikamente oder können Sie noch ein paar Minuten aushalten? Okay, wenn der Patient sagt, nein, ich kann nicht aushalten. Okay, dann gebe ich Ihnen jetzt Schmerzmedikamente. Beziehungsweise ich untersuche Sie kurz, ich mache kurz die Untersuchung, dann bekommen Sie sofort Schmerzmedikamente. Dann wir Weil machen direkt. Sie müssen sich ein Bild machen von den Schmerzen, Ja, ne? genau. Ja, okay, ich verstehe.